Aufgabe 9c. Durchsagen. Nummer 1. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Leipzig Hauptbahnhof. Der ICE 892 nach Berlin fährt heute ausnahmsweise von Gleis 13. Alle Fahrgäste nach Berlin, bitte gehen Sie zu Gleis 13.